Da kamen die Leute von Kirjat Jerim und holten die Lade Jahwes hinauf, und zwar brachten sie sie in das Haus Abinadabs auf der Anhöhe und weihten seinen Sohn Eliasa dazu, dass er die Lade Jahwes hüte. Seitdem nun die Lade in Kirjat Jerim weilte, verging eine lange Zeit, es verflossen 20 Jahre, da wandte sich das ganze Haus Israel Jahwe zu. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel also, falls ihr euch von ganzem Herzen zu Jahwe zurückwenden wollt, so entfernt aus eurer Mitte die ausländischen Götter und die Astarten und richtet euren Sinn auf Jahwe, dass ihr ihn allein verehrt, so wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Da entfernten die Israeliten die Bale und Astarten und verehrten Jahwe allein. Darauf gebot Samuel, versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zu Jahwe beten. Da versammelten sie sich in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es vor Jahwe aus und fasteten an jenem Tag und bekannten dort, wir haben gegen Jahwe gesündigt. Und Samuel sprach den Israeliten recht in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass sich die Israeliten in Mizpah versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel heran. Als die Israeliten dies vernahmen, gerieten sie in Furcht vor den Philistern, und die Israeliten baten Samuel, versage dich uns nicht, dass du nicht zu Jahwe, unserem Gotte, fliehen solltest, dass er uns aus der Gewalt der Philister befreie. Da nahm Samuel ein Milchlamm und brachte es Jahwe als Brandopfer, und Jahwe erhörte ihn. Während nun Samuel eben das Brandopfer darbrachte, waren die Philister nahe herangerückt zum Kampfe mit Israel. Jahwe aber donnerte an jenem Tage mit gewaltigem Schalle wieder die Philister und setzte sie in Verwirrung, dass sie Israel unterlagen. Die Männer Israels aber rückten von Mizpah aus, verfolgten die Philister und richteten unter ihnen eine Niederlage an bis unterhalb von Betka. Samuel aber nahm einen großen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Jeschana auf. Und er nannte ihn eben Haeser und sprach, bis hierher hat uns Jahwe Hilfe geleistet. So waren denn die Philister niedergeworfen, so dass sie fernerhin nicht mehr in das Gebiet Israels eindrangen, sondern Jahwes Hand lag auf den Philistern, solange Samuel lebte. Die Städte aber, welche die Philister Israel weggenommen hatten, kamen an Israel zurück, von Ekron bis Gat, auch das zu ihnen gehörende Gebiet entriss Israel den Händen der Philister. Und es ward Friede zwischen Israel und den Amoritern. Samuel aber übte das Richteramt über Israel sein Lebelang aus, und zwar wanderte er Jahr für Jahr umher und besuchte Bethel und Gilgal und Mizpah und sprach Israel an allen diesen Städten recht. Dann kehrte er nach Rama zurück, denn da wohnte er und da sprach er Israel recht. Und er errichtete daselbst Jahwe einen Altar.